Die südkoreanische Internetzeitung Minplus forderte am 1. Juni in einem Leitartikel die konsequente Untersuchung des ganzen Prozesses der Stationierung von THAAD. Im Leitartikel prangerte man die Tatsache an, dass der Verteidigungsminister Han Min-gu 4 Abschussrampen von THAAD zusätzlich einführen ließ und dies absichtlich verheimlichte. So wurde es als Verstoß gegen die Staatsdisziplin und Übeltat kritisiert. Weiter wurde im Leitartikel hervorgehoben, von Anfang bis zum Ende habe das Verteidigungsministerium in Bezug auf die THAAD-Stationierung das Volk betrogen. Über die heimliche zusätzliche Einfuhr der Abschussrampen von THAAD solle man eine Untersuchung einleiten, um die Dekadenzen des Verteidigungsministeriums zu liquidieren.